Die erschöpfende Überlebensgröße ist jedoch längst aus dem Kino herausgetreten. Das Narrative selbst sucht in den halb privaten Sphären der sozialen Medien seit einigen Jahren noch eine neue Art des Vergleichs, den mit immer neuen Prominenten und Idolen. Noch nie war die Halbwertzeit von Ruhm so kurz. Zugleich existierte noch nie so viel Projektionsfläche, wenn jedes Instagram-Sternchen mit 20.000 Followern ständig auf Sendung ist, also in einer Woche mehr Material aus ihrem Leben liefert als eine Marilyn Monroe oder Madonna zu ihrer Zeit in einem Jahr. Wo einst die Kluft zwischen den Stars und den normalen Menschen etwa so weit war wie eben zwischen der Erde und den Sternen, ist heute die Membran der Aufmerksamkeitsökonomie, die neben der monetären Ökonomie unsere Leben bestimmt, durchlässiger geworden. Wo sich früher Aufmerksamkeitskapital nur langfristig anhäufen ließ, dafür aber verlässlich Zinsen abwarf, Prominente also langsam berühmt wurden, es aber auch lange blieben, hat sich heute eine mediale Mittelschicht etabliert, die auch die Who's genannt wird, neben den Thems der allseits bekannten Megastars und dem Us der unbekannten Masse. Ihr Narrativ ist stets im Entstehen begriffen, hat gerade erst begonnen oder einen entscheidenden Dreh genommen. Sie starten als Yoga-Lehrer auf Instagram, als Comedians, auf TikTok, als ehemalige Profisportler oder kommende Politikerinnen. Manche waren vorher schon für etwas anderes berühmt, die meisten nicht. In wen wir unsere Sympathie und Empathie investieren, scheint volatiler denn je. Denn wer heute noch ein Who auf dem Sprung zum Them ist, ist morgen vielleicht schon Trash und weg vom Fenster. Die Konsistenz der Selbsterzählungen aufsteigender Who's wird dabei präziser unter die Lupe genommen als je zuvor. Ein unbedachtes Wort, ein falsches Bild, und schon wandelt sich die gerade erkämpfte kollektive Gunst in das, was wir mangels besserer Begriffe als Shitstorm bezeichnen. Zugleich wird immer vehementer gefordert, was die Medialisierungen in den Netzwerken per se schon ausschließen. Authentizität, also so etwas wie die Kongruenz von Selbst- und Fremderzählung, von geäußerten und gelebten Werten. Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält, schrieb Max Frisch in »Mein Name sei Gantenbein« von 1964. Der zusätzliche Anspruch an jeden von uns lautet heute aber, sei ganz du selbst, sei echt. Dabei ist die Welt um uns herum genau das überhaupt nicht. Ein weiterer Anlass zu Erschöpfung. Ein Experiment.